Erster Gott sprach zu Mose, zweiter, sag Eliasar, dem Sohn des Priesters Aaron, er soll die Räucherpfannen vom Brandplatz nehmen und das Feuer weit weg ausschütten. Dritter, denn diese Räucherpfannen gehören Gott, weil die Sünder sie vor Gott benutzt haben, obwohl sie dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Man soll sie zu Blechen schlagen und damit den Altar bedecken, damit sie ein Zeichen für die Israeliten sind. 4. Da nahm Eliasar, der Priester, die kupfernen Räucherpfannen, die die Getöteten benutzt hatten, und man schlug sie zu einer Bedeckung für den Altar. 5. Dies sollte ein Zeichen für die Israeliten sein, damit niemand, der nicht zu Aarons Nachkommen gehört, Räucherwerk vor Gott anzünden darf. Sonst würde ihm dasselbe passieren wie Korah und seiner Gruppe, wie Gottes Mose gesagt hatte. 6. Am nächsten Morgen beschwerte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten bei Mose und Aaron und sagte, ihr habt die Leute getötet, die zu Gott gehörten. 7. Als sich die Gemeinschaft gegen Mose und Aaron versammelte, blickten diese zum Offenbarungszelt. Da bedeckte es die Wolke, und Gottes Herrlichkeit erschien. 8. Daraufhin gingen Mose und Aaron vor das Offenbarungszelt. 9. Und Gott sprach zu Mose, 10. Geht weg von dieser Gemeinschaft, damit ich sie sofort vernichten kann, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht. 11. Mose aber sagte zu Aaron, nimm die Räucherpfanne, tu Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf. Lauf schnell in die Gemeinschaft, damit du für sie Sühne schaffst. Denn Gottes Zorn ist schon ausgebrochen, die Plage hat begonnen. 12. Aaron nahm die Räucherpfanne, wie Mose es befohlen hatte, und lief mitten in die Volksmenge. Die Plage hatte bereits unter dem Volk begonnen, aber er räucherte und schaffte so Sühne für das Volk. 13. Als er zwischen den Toten und den Lebenden stand, hörte die Plage auf. 14. Die Zahl derer, die durch die Plage starben, betrug 14.700 Menschen, zusätzlich zu denen, die wegen Korah umgekommen waren. 15. Danach kehrte Aaron zu Mose vor die Tür des Offenbarungszeltes zurück, und die Plage war beendet. 16. Und Gott sprach zu Mose, 17. Sprich zu den Israeliten und lass dir von jedem Stamm einen Stab geben, von allen ihren Fürsten, insgesamt 12 Stäbe. Schreibe den Namen jedes Fürsten auf seinen Stab. 18. Den Namen Aarons sollst du auf den Stab Levis schreiben, denn jeder Stab gehört zum Oberhaupt seines Stammes. 19. Dann lege sie im Offenbarungszelt vor das Gesetz, wo ich mich dir gewöhnlich offenbare. 20. Der Stab des Mannes, den ich erwähle, wird ausschlagen. So werde ich das Murren der Israeliten beenden, das sie gegen euch richten, damit sie mich nicht noch einmal stören. 21. Als Mose dies den Israeliten sagte, gaben ihm alle ihre Fürsten, Stamm für Stamm, jeweils einen Stab, insgesamt 12 Stäbe. Aarons Stab war auch unter ihren Stäben. 22. Danach legte Mose die Stäbe vor Gott im Zelt des Gesetzes nieder. 23. Als Mose am nächsten Morgen das Zelt des Gesetzes betrat, hatte Aarons Stab vom Stamm Levi ausgeschlagen. Er hatte Sprossen und Blüten getrieben und trug nun reife Mandeln. 24. Da brachte Mose alle Stäbe aus dem Heiligtum zu allen Israeliten. Sie sahen sie sich an, und jeder nahm seinen Stab zurück. 25. Gott aber befahl Mose, lege Aarons Stab wieder vor das Gesetz, damit er als Zeichen für die Widerspenstigen aufbewahrt bleibt. So soll ihr Murren aufhören und mich nicht noch einmal stören, sonst müssten sie sterben. 26. Mose tat, was Gott ihm befohlen hatte. 27. Die Israeliten aber sagten zu Mose, wir sterben wirklich, wir sind verloren, wir sind alle verloren. 28. Wer auch immer sich der Wohnung Gottes nähert, muss sterben. Sollen wir denn alle umkommen?